Good morning. Guten Morgen. Do you know, it is really important to understand something. Es ist wirklich wichtig, etwas zu verstehen. If I would know for 100% sure, because God showed me, Wenn ich mit 100% Sicherheit wüsste, weil Gott es mir gezeigt hat, that I have only 30 more days to live on this earth. Dass ich nur noch 30 Tage auf dieser Erde zu leben habe. You know, God says to me, Reinhard, 30 days are the last days on earth. Gott sagt zu mir, Reinhard, diese 30 Tage sind deine letzten hier auf der Erde. Do whatever you want to do. Mach, was auch immer du tun willst. I would not take these 30 days and go on a vacation with Debbie. Ich würde diese 30 Tage nicht nutzen, um mit Debbie in den Urlaub zu fahren. If I haven't taken time for vacation with her, then I think it's too late, the last 30 days of your life. Wenn ich mir bisher für einen Urlaub mit ihr keine Zeit genommen habe, denke ich, dass es zu spät ist, dies in den letzten 30 Tagen meines Lebens zu tun. I would not fulfill one of my own personal ambitions or dreams. Ich würde mir nicht einer meiner persönlichen Ambitionen oder Träume erfüllen. You know, whatever. Was auch immer. Buy the best wine that exists or ride a Harley or whatever. Den besten Wein kaufen, den es gibt, eine Harley fahren, was auch immer. I wouldn't do that. Das würde ich nicht tun. I wouldn't even go for 2 weeks to Europe with Daniel. Ich würde nicht einmal für 2 Wochen mit Daniel nach Europa gehen. Do you know what I would do? Weißt du, was ich tun würde? I would take the people that are closest to my heart. Ich würde die Menschen nehmen, die mir am meisten am Herzen liegen. And I would say, und ich würde sagen, guys, I want to spend the next 30 days with you, which are the last 30 days on earth. Leute, ich will die nächsten 30 Tage mit euch verbringen, für mich die letzten 30 Tage hier auf der Erde. And I don't want to spend these 30 days vacation, eating good food and drinking good drinks and just enjoying life. Ich will in diesen 30 Tagen nicht Urlaub machen oder gut essen, gute Getränke trinken und das Leben genießen. I want to share the most important things on my heart with you. Ich will mit euch die wichtigsten Dinge teilen, die auf meinem Herzen sind. You know, think, if I only have 30 days with my children. Denke nach, wenn ich nur 30 Tage mit meinen Kindern habe. Only 30 days with my team that serves Jesus with me. Nur 30 Tage mit meinem Team, das mit mir Jesus dient. Then for me it would be stupid, worldly, natural, senseless to just hang out and party. Wäre es für mich dumm, weltlich, natürlich, sinnlos, einfach rumzuhängen und Partys zu feiern? Not saying that it's wrong to party. Ich sage nicht, dass es falsch ist, Partys zu feiern. You know, my children are coming here the first time ever in their lives. My both sons with their ladies. Meine Kinder kommen das erste Mal in ihrem Leben hierher, zusammen mit ihren Frauen. Well, by the time you listen to this audio, they have already been. Wenn du diese Audios hörst, sind sie schon bei uns gewesen. But anyway. Yeah, or maybe they have not. Wie auch immer, vielleicht auch nicht. Actually, no, they have not. They will come. Sie sind nicht, sie werden noch kommen. So, look. Schau. What am I gonna do? Was werde ich tun? I sit, I celebrate, I eat, we have fun. Ich sitze, ich feiere, ich esse, wir haben Spaß. And I'm excited about that. Darüber bin ich sehr begeistert. But when I know it's the last moments, it's not anymore about just having fun. Aber wenn ich weiß, dass es die letzten Momente sind, geht es nicht mehr nur darum, einfach Spaß zu haben. Now I know I have one last chance to share everything that's on my heart and I believe is important for that. Nun weiß ich, dass ich eine letzte Möglichkeit habe, um alles, was auf meinem Herzen liegt und wovon ich glaube, dass es für sie wichtig ist, mit ihnen zu teilen. Jesus was very intentional. Jesus war sehr entschlossen, bedacht. He was not driven around by circumstances. Er wurde nicht durch Umstände umhergetrieben. He lived his life intentionally. Er lebte sein Leben entschlossen, mit Absicht. So now I'm going to go with you from chapter 13 on of John. Jetzt werde ich mit dir ab Kapitel 13 des Johannesevangeliums gehen. Because he knew that that was his last days and he has one more chance with his disciples. Weil er wusste, dass dies seine letzten Tage sind und er noch eine Gelegenheit mit seinen Jüngern hatte. Look at this. Schau das an. He didn't even have 30 days. Es waren nicht die letzten 30 Tage. It was literally the last moment. Es waren wortwörtlich die letzten Momente. Let's look at the Passion, just because I like it so much. Schauen wir in der Passion-Übersetzung, weil ich sie so sehr liebe. John 13, verse 1, Jesus knew that the night before the Passover would be his last night on earth before leaving this world to return to his Father's side. Johannes 13, Vers 1. Jesus wusste, dass die Nacht vor dem Passafest seine letzte Nacht auf Erden sein würde, bevor er diese Welt verließ, um an die Seite des Vaters zurückzukehren. So Jesus knew. Jesus wusste es. He knew that he had a very last moment with them. Er wusste, dass er einen letzten Moment mit ihnen hatte. And all throughout his time with his disciples, Jesus had demonstrated a deep and tender love for them. Während dieser ganzen Zeit mit seinen Jüngern zeigte Jesus eine tiefe und liebevolle Liebe zu ihnen. And now he longed to show them the full measure of his love. Oh my goodness, how do I like that? Jetzt sehnte er sich danach, ihnen das volle Ausmaß seiner Liebe zu zeigen. Oh mein Gott, wie gefällt mir das? So, wow. Look, here is the first lesson that we need to learn from the last days of Jesus. Hier ist die erste Lektion, die wir aus den letzten Tagen von Jesus lernen müssen. Jesus knew exactly the urgency of his time. Jesus wusste genau um die Dringlichkeit seiner Zeit. So he knew this is very urgent because I'm about to be gone. Er wusste, dass dies sehr dringlich war, denn er würde sehr bald weg sein. The first decision that Jesus makes is to love even more intentionally. Die erste Entscheidung, die Jesus traf, ist, sogar noch bewusster zu lieben. So two lessons. Zwei Lektionen. Jesus loves you tenderly and he loves you intentionally. Jesus liebt dich liebevoll und er liebt dich bewusst. And you need to love intentionally also. Und du musst auch bewusst lieben. Every day of your life where you haven't made it a goal to love, you have failed. Jeder Tag in deinem Leben, an dem du es nicht zu deinem Ziel gemacht hast zu lieben, hast du versagt. You know, I keep telling our team in the ministry, I said, guys, we don't make decisions on any other basis but on the basis of love. Ich sage unserem Team in unserem Dienst, Leute, wir fällen Entscheidungen auf keiner anderen Grundlage als auf der Grundlage der Liebe. Do you know, this was hard in the beginning for my team. Am Anfang war dies für mein Team schwierig. And I'll tell you why. Und ich sage dir warum. They are wonderful people, all Christians who love Jesus a lot. Es sind alles wundervolle Menschen, alles Christen, die Jesus sehr lieben. But the people in decisions of or responsibility, they calculate. Aber Menschen in Entscheidungen und Verantwortlichkeiten rechnen. They said we have to pay this month every month, these are the costs, this is how it works, so they calculate logically. Sie sagen, wir müssen jeden Monat diese Summe bezahlen, das sind die Kosten, das ist harte Arbeit. So machen Sie die Rechnung. You know, we have salaries and everything to pay. Wir haben Löhne und alles, das wir bezahlen müssen. Sometimes there is a decision that's not smart to make naturally speaking. Manchmal ist es eine Entscheidung, die vom natürlichen Blickwinkel her nicht klug ist. Because it might cost our ministry finances. Weil es unserem Dienst Geld kosten könnte. So I remind them, people, we don't make decisions based on finances, we make decisions based on love. Also erinnere ich Sie daran, Leute, wir treffen keine Entscheidungen auf der Grundlage von Geld. Wir treffen Entscheidungen auf der Grundlage der Liebe. So Jesus knew his time was over, he's always loved the disciples, but now he really wanted to show them his full measure. Jesus wusste, dass seine Zeit vorüber war. Er hatte seine Jünger immer geliebt, aber jetzt wollte er ihnen wirklich sein volles Ausmaß zeigen. It's important for you to every day really meditate on the full measure of his love. Es ist wichtig für dich, wirklich täglich über sein volles Ausmaß seiner Liebe zu meditieren. And every day to give the full measure of love, of his love to others. Und täglich das volle Ausmaß seiner Liebe anderen zu geben. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.